Bei uns ist Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo. Hallo. Wir haben uns vorgenommen, über zwei Filme zu sprechen, die morgen in den deutschen Kinos anlaufen. Der erste ist ein mittellanger Film, wie es so schön heißt, und ist auch in dieser Kategorie preisgekrönt, schon mit dem Max-Ophüls-Preis, nämlich Torpedo von Helene Hegemann. Wir hatten heute auch ein Gespräch mit Helene Hegemann im Vormittagsradio Feuilleton. Das Besondere an Helene Hegemann ist, dass sie, als sie diesen Film gedreht hat, erst 14 war. Jetzt, wo er rauskommt, wird sie, glaube ich, gerade 16 Jahre alt. Und das wird als eine kleine Sensation gehandelt. Erstmal, es sind stark autobiografische Bezüge in diesem Film. Um welche Erfahrung handelt es sich dabei? Ja, ihre Heldin Mia hat eine ähnliche Geschichte eben wie Helene Hegemann, die Regisseurin. Also die Mutter ist gestorben. Damals hatte Helene Hegemann in Bochum gelebt, ist dann rüber nach Berlin gezogen, bei ihrer Tante groß geworden, die eben im Theater arbeitet. Und genau das verwurstelt sie in diesem Film. Und wie sie mit eigenen Worten immer sagt, war das in Berlin dann auf einmal ein Zusammenprall mit dieser linksresignativen Szene. Und das ist zum einen die Theaterszene. Also wie gesagt, die Tante ist eine berühmte Theaterschauspielerin und ist natürlich alles cool und sexy und man lernt noch andere so Tagediebe kennen, Leute, die eben viele Feten feiern und sonst was. Aber das Schöne an diesem Film ist, dass Helene Hegemann genau die Sprachen der einzelnen Szenen genau beobachtet und auf einmal mitbekommt, dass da hinter diesen Plattitüden und Floskeln doch eine ziemliche Leere steckt, eine ziemliche Einsamkeit. Und auch sie als traumatisiertes Mädchen, was gerade die Mutter verloren hat, wird überhaupt nicht aufgefangen. Es geht immer nur um die Selbstverwirklichung, um die eigene Nabelschau, aber links und rechts herum vergisst man so seine Umwelt. Das klingt so, als würde man den Zugang zu diesen geschilderten Lebenswelten hauptsächlich durch die Spreche bekommen? Ja, es ist wirklich wunderbar, wie diese 15-Jährige zuhört und diese Sprache, die sie überall rum aufschnappt, dann einfach ein bisschen überhöht und auch ins Absurde zieht. Also natürlich muss sie auch zu einer Therapeutin und die Therapeutin hört ihr überhaupt nicht zu, sondern flüchtet sich regelrecht in die Floskeln. Genauso ist dasselbe in der Schule. Also sie kommt dahin, sie ist zusammengeschlagen, aber die Lehrerin sieht die Wunde überhaupt nicht, sondern redet über die Pflanzen in der Schule, in diesem typischen Sozialpädagogendeutsch. Mhm. Und ganz toll ist es natürlich, wenn es dann zum Theater geht, wo man eben alles so rauslässt, sich so wichtig tut. Und eigentlich ist nichts dahinter. Also sie zeigt genau immer diese Kluft zwischen dem, die Sprache gibt eine Dynamik vor, eine Bewegung. Aber wenn man dann sieht, was da auf dem Theater passiert, ist da eigentlich wieder null Bewegung. Und so ein bisschen, finde ich, ist deshalb das auch ein ganz schöner Berlin-Film, weil es tut sich zwar viel, aber haben wir in der letzten Zeit, hat sich in der Kunst hier noch was bewegt? Das Theater oder so eigentlich doch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dieser Film könnte wieder was bewegen. Wir sollten vielleicht noch anmerken, wenn es jetzt junge Menschen gibt, die sagen, wie kann das sein, dass jemand mit 14 einen Film dreht? Da muss man doch viel Geld haben, da muss man doch Beziehungen haben und so weiter. Einmal ist Hegemanns Film gefördert worden vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, also bekam er eine Filmförderung. Und zum anderen steckt sie natürlich in einer ganz bestimmten Szene drin. Ja, sie kommt aus der Theaterszene, sie ist gut mit Schlingensief befreundet. Man kennt viele Darsteller eben von der Volksbühne, das ist schon da. Also sie kennt das alles, hat da auch richtig wirklich schöne Rückendeckung bekommen. Aber trotzdem muss man sagen, auch wenn sie den Film gefördert bekommen hat, hat das lange gedauert, weil sie hat es natürlich auch beim ZDF, beim kleinen Fernsehspiel versucht. Gilt ja immer als Talentschuppen, aber da hat man ihr die Förderung verweigert. Und ich glaube, mittlerweile dürfte sich das ZDF und die Redaktion vom kleinen Fernsehspiel darüber ein bisschen ärgern. Schön. So viel zu diesem Film Torpedo von Helene Hegemann, ab morgen in den Kinos. Der zweite trägt den irgendwie doch skurrilen Titel, 35 rum, ist von Claire Denis. Und wenn man sich die Kritiken zu diesem Film anschaut, dann bekommt man ein bisschen das Gefühl, dass es in diesem Film 35 rum gar keine richtige Handlung gibt. Worum geht's denn da eigentlich? Ja, also die französische Regisseurin Claire Denis ist wirklich keine Geschichtenerzählerin. Ihre Filme setzen sich wirklich zusammen aus Momentaufnahmen, Stimmungsbildern. Und sie geht eigentlich immer mit in den Alltag ihrer Figuren. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann könnte man denken, das ist so ein ganz sozialrealistisches Kino. Das stimmt aber nicht, weil sie den Alltag selbst erschafft, die Gegenwart für ihre Helden. Und hier ist das ein Vater und seine erwachsene Tochter. Die beiden wohnen sehr eng zusammen. Und das ist ganz schön, wie sie das so macht, so durch Blicke und Berührung so eine Choreografie der Zweisamkeit zu erstellen. Man spürt einfach, dass die beiden sich von der Außenwelt abschotten müssen, dass sie eine ganz innige Beziehung haben. Und dann kriegt man so nach einer Zeit mit, dass das damit zusammenhängt, dass die Mutter gestorben ist. Also sie müssen sich einfach noch so zusammenhalten. Und das Schöne ist, dass Claire Denis diesen Rhythmus auch beibehält, wenn sie nach außen geht, deren Welt außen beschreibt, weil es sind beides Franzosen von den Antillen und der Mann arbeitet bei der Metro und da sind auch lauter farbige Kollegen. Und sie schafft es einfach so ganz selbstverständlich, diese Welt der Antillen-Franzosen so in das Zentrum ihrer Geschichte zu rücken. Antillen-Franzosen, apropos, welche Rolle spielt denn dieses Milieu in dem Film? Ja, das ist ganz schön. Man fragt sich schon nach einer Zeit, warum diese ganzen farbigen Metro-Mitarbeiter immer nur so zusammen sind. Sie feiern zusammen, sie wohnen auch zusammen am Stadtrand von Paris. Sie sind wirklich eine geschlossene Gesellschaft, aber ob sie auch eine ausgeschlossene Gesellschaft oder Welt sind, das bleibt dann wieder dem Betrachter überlassen. Und das ist bei Claire Denis wirklich immer so. Es gibt diese Offenheit, auch wenn sie dann wieder ins Private geht, also zu Vater und Tochter gesellen sich dann noch zwei Nachbarn. Das bleibt alles offen. Man sieht immer wieder ganz viele Aufnahmen von Gleisen und Weichen. Und dann denkt man auf einmal, das ist eine Metapher auch für die Menschen. Alle setzen sich in Bewegung und wir können ihnen ein Stück folgen. Aber wohin sie nun eigentlich fahren werden, das lässt der Film dann wieder offen. Vielen Dank, Anke Lewicke, über 35 rum von Claire Denis und Torpedo von Helene Hegemann. Und der Hinweis, am kommenden Sonntag nach den 9 Uhr Nachrichten in unserer Kinostunde hier im Radio Feuilleton am Sonntag zu Gast Alice Düver. Sie ist Darstellerin im Film Torpedo.